In Zusammenhang damit, dass am 19. Dezember durch einen Terroranschlag in Berlin Dutzende Personen getötet bzw. verwundet wurden, statteten die Mitarbeiter des Außenministeriums, des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland und der Hauptverwaltung für die Arbeit mit dem diplomatischen Korps der DEVRK am 22. Dezember der deutschen Botschaft in Pyongyang einen Kondolenzbesuch ab.